voll Sorgen und Schmerzen. Ich suchte vergeblich das Glück. Ich hatte nur Schuld und Verzweiflung. Doch jetzt hab ich alles in ihm. Ich hab alles, um glücklich zu leben. Ich hab Jesus, er zeigt mir den Weg. Er befreite mich und gab mir mir ewiges Leben.